Machen wir weiter mit den speziellen Werkzeugen. Thema, wenn es kritisch wird. Es gibt immer Situationen in der Verhandlung, in denen es kritisch wird und der weitere Fortgang auf der Kippe steht. Auch diese Werkzeuge sind für jede Phase der Verhandlung geeignet. Tendenziell werden Sie sie eher brauchen, je weiter die Verhandlung fortgeschritten ist. Wenn Sie in eine Situation geraten, in der Sie nicht mehr weiter wissen oder auf dem sprichwörtlichen Schlauch stehen, sollten Sie unbedingt eine Pause machen. Wenn Sie im Team verhandeln, haben Sie für diese Situation hoffentlich ein Pausenzeichen vereinbart. Nutzen Sie Pausen, um in informellen Gesprächen Blockaden zu überwinden und kreative Lösungen zu finden. Pausen haben auch den Charme, dass man bei einer Tasse Kaffee im Stehen sehr leicht wieder in Rapport kommt und die Beziehung wiederherstellen kann. So ist eine gute Grundlage gegeben, um Probleme gemeinsam aus dem Weg zu schaffen. Auch wenn Sie Zeit brauchen, um über Ihre Ziele und Ihr Angebot noch einmal nachzudenken, machen Sie eine Pause. Gehen Sie aus dem Raum und suchen Sie sich einen Platz, wo Sie ungestört sind. Alleine oder mit dem Team. Auch das »Ich muss noch eine Nacht darüber schlafen« ist eine sinnvolle Lösung, um in Ruhe nachdenken zu können. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass erreichte Zwischenergebnisse protokolliert sind und nicht verloren gehen. Vielleicht stecken auch beide Parteien in der Sackgasse. Das heißt, es gibt keinen Fortschritt, keine Seite möchte sich bewegen, das gemeinsame Interesse ist jedoch noch vorhanden. Wenn beide Verhandlungspartner das Gefühl haben, da geht es jetzt nicht weiter, dann ist es Zeit für eine kreative, gemeinsame Lösungssuche. Hierfür sollten Sie unbedingt den Ort und die Perspektive wechseln. Gehen Sie eine Runde spazieren, steigen Sie auf einen Stuhl oder Tisch, um den Überblick zu haben. Legen Sie sich auf den Rücken und lassen Sie Ihre Gedanken fliegen. Malen Sie ein Bild oder singen Sie. Was auch immer Ihre Kreativität anregt, kann jetzt hilfreich sein. Ob Sie das alleine, mit Ihrem Team oder zusammen mit der Gegenseite tun, hängt von Ihrem Verhältnis zueinander ab. Und wenn es gar nicht weitergeht, dann können Sie einen Mediator, einen Schlichter hinzuziehen. Wenn Sie einen Schlichter einsetzen, ist es wichtig, dass Sie sich darauf einigen, nach welchen Regeln ein Schlichterspruch von beiden Seiten akzeptiert wird. Und wenn das alles nicht hilft, dann müssen Sie ohne Verhandlungsergebnis abbrechen. Eine Sackgasse lässt sich natürlich auch inszenieren, als Steigerung der taktischen Pause. Das kann der Fall sein, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich die Verhandlung erheblich zu Ihren Ungunsten entwickelt, weil Ihr Verhandlungspartner nur fordert und fordert und keine Zugeständnisse macht. Wichtig ist, dass Sie das ganz offen ansprechen. So kommen wir nicht weiter. Ich sehe derzeit keine Ansatzpunkte für eine Lösung. Wenn wir uns weiter so im Kreis drehen, sollten wir abbrechen oder einen Schlichter dazu holen. Achten Sie jetzt genau auf die Reaktionen Ihres Gesprächspartners. Ist er irritiert? Betroffen? Sinkt er zusammen? Zuckt er? Die inszenierte Sackgasse ist eine offensive Vorwärtsverteidigung. Wenn Ihnen in der Verhandlung die Argumente ausgehen oder Sie merken, dass der Verhandlungspartner besser vorbereitet ist und Sie wollen das nicht zugeben, inszenieren Sie eine Sackgasse. Und natürlich können Sie damit Druck aufbauen. Das kann hilfreich und sogar notwendig sein, wenn Ihre Gesprächspartnerin Angst vor einer Entscheidung hat und ewig zaudert. Das nächste Werkzeug hatte ich schon kurz angesprochen. Tja, mein Chef, meine Ehefrau, mein Mann oder auf Englisch on behalf of. Der Verweis auf eine übergeordnete Instanz. Sie würden ja gerne, aber Ihr Chef, Ihre Ehefrau, die Unternehmensleitlinien lassen eine Einigung auf dem derzeitigen Stand leider nicht zu. Wir hatten das weiter vorne bereits gestreift, als es um den Wechsel der Personen ging. Sie erinnern sich? Nutzen Sie diese Strategie, wenn es gar nicht weitergeht, weil die Forderungen Ihres Verhandlungspartners Ihr Mandat überschreiten oder weil Sie sich in einer Situation völlig überfahren fühlen und Zeit gewinnen wollen. Setzen Sie dieses Werkzeug sparsam ein. Es schwächt nämlich Ihre Verhandlungsposition nachhaltig und stellt Ihre Autorität für künftige Verhandlungen in Frage. Und als letztes Werkzeug aus dieser Kategorie für schwierige Situationen bitten Sie um Hilfe. Vielleicht denken Sie jetzt gleich, das geht ja gar nicht. Wenn Sie in Bedrängnis kommen und klar ist, dass Sie mit diesem Verhandlungsergebnis auf keinen Fall zu Ihrem Chef gehen können, dann bitten Sie Ihren Gegenspieler um Hilfe. Ich brauche Ihre Hilfe. Geben Sie mir bitte gute Argumente, wie ich das meinem Chef schmackhaft machen könnte. Oder, falls wir uns darauf einlassen sollten, brauchen wir Ihre Unterstützung. Geben Sie uns bitte gute Argumente, um dies bei uns durch die Gremien zu bekommen. Dies führt in vielen Fällen dazu, dass Ihr Gesprächspartner seine Argumente selbst noch einmal überdenkt. Damit haben Sie elegant den Ball in sein Feld gespielt und er muss die Logik seiner Argumentation verteidigen. Dies führt häufig ohne weitere Auseinandersetzungen zu einem Abmildern der Forderungen. Achten Sie auf die Formulierung. Bleiben Sie im Konjunktiv. Hier sind hätte, könnte und würde angebracht. Sie wollen ja jetzt nicht zustimmen. Fassen wir diesen kleinen Abschnitt zusammen. Es ging um Situationen, in denen etwas schiefläuft, weil eine oder beide Seiten nicht mehr weiter wissen und sich in eine Sackgasse manövriert haben, weil man einen Ausweg aus einer verfahrenen Situation braucht oder auch um Druck aufzubauen. Eins noch, üben Sie diese speziellen Werkzeuge nicht in Ihrer nächsten Verhandlung, sondern im geschützten Raum. Kommen Sie in den Workshop, dort haben Sie die Gelegenheit, auch mal unfair zu taktieren und es auszuprobieren. Und damit machen wir weiter in der Chronologie der Verhandlung. Es geht jetzt um das erste Angebot oder die erste Forderung, die auf den Tisch kommt. Leider gibt es keine goldene Regel, wann der ideale Zeitpunkt dafür ist. Lassen Sie sich dabei von Ihrer Intuition und wachsenden Erfahrung leiten. Achten Sie darauf, dass Sie eine Beziehung aufgebaut und mit guten Argumenten vorgearbeitet haben. Seien Sie keinesfalls zu vorsichtig. Das erste Angebot oder Ihre erste Forderung muss hart an der Schmerzgrenze sein. Denken Sie an Ihr Optimum. Allgemein gilt, je höher die erste Forderung, desto höher der Abschluss. Je tiefer das erste Angebot, desto tiefer der Abschluss. Sie sollten bei Ihrem Verhandlungspartner bzw. beim gesamten Team eine deutliche Reaktion bemerken. Wenn Ihr Angebot oder Ihre Forderung gelassen und ohne erkennbare Reaktion aufgenommen wird, dann lagen Sie wohl falsch. Nehmen Sie das als Lernauftrag mit. Achten Sie auf den richtigen Zeitpunkt. Egal, ob es um einen Kauf geht, Sie um einen neuen Job verhandeln oder wie ich als Trainer um einen Auftrag. Irgendwann geht es um den Preis. Bevor Sie auf die Frage, was kostet es denn, antworten, haben Sie alle Informationen, die Sie für ein stimmiges Angebot benötigen? Wie sieht es mit möglichen Konzessionen aus, wenn Sie jetzt einen Preis nennen? Fragen Sie lieber noch einmal zurück und vergewissern Sie sich. Oder leiten Sie Ihr Angebot ein mit einigen Ausführungen zu Ihrer Preisbildung, den erwarteten Volumina und ähnlichem mehr. Vielleicht können Sie Ihr erstes Angebot auch gleich mit einer Forderung nach einer Konzession verknüpfen. Wenn Sie noch heute zusagen, biete ich Ihnen folgenden Preis. Wenn Sie mir 20 Honorartage im Jahr garantieren, gilt folgender Tagessatz. Wenn Sie nächste Woche liefern, bezahlen wir dafür Ihren Listenpreis. Damit stellen Sie eine Bedingung her, unter der Ihr Angebot oder Ihre Preisforderung gilt. Wenn Ihr Verhandlungspartner nicht zustimmt, können Sie Ihr Angebot auch wieder zurückziehen.